Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Ja, der erste Teil von Liebe war eher ein bisschen langweilig. Wir haben ja meistens nur so Selbstverständlichkeiten besprochen. Ich bin mal gespannt, wie der zweite Teil wird. Lasst uns mal zusammen reinhören. Ja, das ist total richtig. Allerdings ist es ja auch so leicht gesagt. Absolut. Anstelle von leicht getan. Ich kenne das ja selber bei mir. Manchmal gerät man dann so in einen Strudel, gerade ich dann so in einen Strudel, auch, ja. Wo einfach alles so schief geht gerade und wo sich total viele Leute von mir abwenden und ich dann auch denke, oh, ich bin selber nicht wert und dann möchte mich keine Leute so treffen oder so. Und dann denkt man, das verstärkt sich so gegenseitig und es ist total schwierig, sich da wieder rauszuziehen. Ja, mega. Das ist super wichtig, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, dass es einfach Zeiten gibt, die einfach nicht geil sind, wo man das Gefühl hat, niemand mag mich und alle wenden sich gerade ab und es läuft gerade irgendwie alles nicht so. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Zeiten, wo einfach alles gut läuft und beides gehört einfach zum Leben dazu. Und ich glaube, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, war ich gerade am Anfang der Zeit, an der es sehr lange sehr schlecht laufen sollte. Da ging es auch gerade los mit Corona und Dates haben abgesagt und niemand wollte daten und Lini hatte Marcel kennengelernt und ich eben niemanden weiter, zumindest niemanden nachhaltigen. Und auch Freundschaften etc., das ist alles so ein bisschen weniger geworden, auseinandergefallen und in diese Corona-Depression reingefallen. Aber selbst wenn es lang war, es war nicht für immer und es ändert nichts daran, dass ich geliebt werde und liebenswert bin. Ich glaube, es ist wichtig, sich das immer einzugestehen und sich klar machen zu können. Also es geht, glaube ich, nicht darum, sich selber zu lieben, sondern es geht darum, anzunehmen, dass einen andere Menschen lieben, auch wenn man sich für selber vielleicht gerade nicht liebenswert hält. Mhm. Ich glaube, eine annehmende Haltung ist da. Man braucht sie nicht selber lieben, aber man kann annehmen, dass das so einfach so ist. Und das hat Jeannie da wirklich gut auf den Punkt gebracht. Genau so ist es. Wenn ich sage, welches Bedürfnis ist wichtiger, geliebt zu werden oder selber zu lieben, dann lässt es ja nicht aus, dass trotzdem Menschen für mich positive Gefühle haben. Mhm. Also es geht mir tatsächlich nur um Liebe. Da ist mir ein Podcast eingefallen, beziehungsweise eine Podcast-Episode von dem Podcast von Pia Kraftfutter. Das ist eine vegane Aktivistin, die ist auch Poli. Und der Podcast heißt Leben lieben und Liebe leben. Ganz schön pathetischer Titel, finde ich immer. Aber eine Folge hat mich besonders interessiert. Die heißt Ich lehne Liebe und Romantik ab. Aromantik mit Basti und Pia. Und Pia spricht da mit Bastian, der sich selbst als aromantisch bezeichnet. Und ich finde es zwar interessant, diese Position zu hören, aber es fällt mir schwer, mich da reinzudenken. Und ich kann das nicht so ganz greifen. Ist aber auf jeden Fall hörenswert. Ich verlinke sie euch mal hier drunter in den Shownotes. Zu lieben gibt mir unglaublich viel, aber ich glaube, das hat auch was mit meiner Persönlichkeit zu tun und auch damit, also auch mit meinen psychischen Problemen einfach, dass ich immer sehr viel Wertschätzung daraus gezogen habe, aus wenn ich etwas Gutes für andere getan habe. Also wenn ich Menschen liebe und fürsorglich bin und Dinge für die tue, dann hat das für mich immer einen sehr großen Impact gehabt auf mein Gefühlsleben. Dann habe ich mich auch wertvoll genug gefühlt. Mhm. Dazu muss ich, glaube ich, was sagen. Jetzt in der Retrospektive, ich habe mir die Stelle gerade 3 oder 4 Mal angehört, hört sich das nämlich ganz schön komisch an, denn das passt perfekt zu einem Gedanken, den ich schon hatte, kurz nachdem Jeannie sich von mir getrennt hat. Da spielt einiges zusammen. Erstes Mal hat Jeannie, während wir noch zusammen waren, zu mir gesagt, dass sie eine Person, der sie sehr lange sehr nahe stand und von der sie immer geglaubt hat, dass sie sie liebt, dass sie glaubt, dass Jeannie sie eigentlich nie wirklich geliebt hat. Und in der letzten oder vorletzten Folge hat sie ja auch gesagt, dass familiäre Liebe für sie ganz, ganz schwer ist oder so ein Thema, das irgendwie so außerhalb steht für sie. Und ich habe mich gefragt, tatsächlich schon damals, als sich Jeannie von mir getrennt hat, ob sie mich denn wirklich jemals geliebt hat. Und das ist eine steile These auf jeden Fall. Aber für mich gibt es da Anhaltspunkte dafür, nämlich diese beiden Punkte, die dazu führen, dass sie vor mir eigentlich niemanden geliebt hat. Und dann eben dieser Zeitraum von 1,5 Jahren, bei denen wir zusammen waren, der danach quasi relativ abrupt aufgehört hat. Und Eineinhalb Jahre sind die Zeit, in die Verliebtsein maximal anhalten kann. Also es ist kein Zufall vielleicht. Und außerdem ihr Verhalten nach der Trennung, dass sie sich dann immer weiter von mir distanziert hat im halben Jahr, nachdem wir getrennt waren, ich aber noch dort gewohnt habe und dass sie dann den Kontakt komplett abgebrochen hat. Das zeigt mir auch irgendwie, dass, also es lässt mich daran zweifeln, dass es wirkliche Liebe war. Und das hört sich jetzt total krass an wahrscheinlich, aber es ist so meine Einschätzung der Situation. Ich kann damit total falsch liegen. Natürlich, möglich ist das, aber das ist das, was ich befürchte, auf jeden Fall. Und ich merke, dass mir das auch schwerfällt, dass irgendwie sozusagen, dass Jeannie und ich keinen Kontakt mehr haben. Und ich glaube, es ist auch das Beste, dass wir keinen Kontakt mehr haben. Aber ich empfinde es so, dass ich ihr immer noch das Beste wünsche. Also, dass sie glücklich wird. Und das tue ich bei allen Menschen, die ich mal geliebt habe. Und so kann ich mir dem auch sicher sein, dass ich Jeannie geliebt habe. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob sie mir das Beste wünscht. Aber vielleicht ist ihre Definition von Liebe da anders. Das weiß ich nicht. Ja, auch immer gesagt, ich verliebe mich nicht so schnell oder ich empfinde, also ich habe eine Zeit lang wirklich auch von mir gedacht, dass ich einfach keine Liebe empfinden kann, also keine romantische Liebe. Ich habe Menschen kennengelernt und hatte nie diese Gefühle, von denen immer alle sprechen, und ich kannte die gar nicht, aber was natürlich auch aufgrund meiner psychischen Verfassung irgendwie ein Thema war. Ah, hier sagt sie es auch nochmal, okay, also vielleicht lag ich damit gar nicht so falsch, ich weiß nicht. Ich glaube, verliebt sein kann sich unabhängig davon, ob die andere Person es erwidert oder nicht, immer schön oder unglücklich anfühlen. Und zwar je nachdem, was man von sich selbst oder von der Beziehung zu dieser Person erwartet. Nicht nur. Also ich war vor ein paar Monaten sehr hart verliebt und zwar so, dass schon alleine das Verliebtsein an sich wehgetan hat, obwohl ich wusste, dass es niemals funktioniert und dass ich da nichts erwarte. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich da wirklich nichts erwartet habe, aber dieses Gefühl, dieses, boah, ich kann gar keinen klaren Gedanken mehr fassen, das hat an sich schon wehgetan. Also es muss nicht immer an Erwartungen liegen. Die meiste Zeit ist Verliebtsein aber schön und tut nicht weh. Gab es irgendwas, was das ausgelöst hat oder wo du gedacht hast, so ab jetzt, also gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, gestern war ich noch verliebt, aber heute liebe ich. Nee, es gibt keinen so klar definierten Zeitpunkt auf jeden Fall. Es gibt aber eine Situation, da hast du mir eine Sprachnachricht geschickt und hast noch gesagt, dass es irgendwie wichtig ist bei Personen, die man liebt, und hast damit mich gemeint. Mhm. Und da dachte ich so, wow, vor ein paar Tagen hatte ich das gleiche Gefühl irgendwie so. Das kam so langsam auf. Ich glaube, das war in der Phase, in der ich weiß nicht, ob du dich schon getrennt hattest. Nee, oder das war noch davor. Das war noch davor und in der wir uns aber gegenseitig sehr viel Fürsorge haben zukommen lassen für die Beziehungsprobleme oder für die Partnerschaftsprobleme, die wir damals hatten. Also vielleicht zur Einordnung, damals haben wir uns so, ich glaube, 2, 3... vielleicht 4 Monate gekannt. Und Jeannie hat sich zuerst von ihrem Partner getrennt und dann habe ich mich von meiner Partnerin getrennt und ein paar Wochen später. Und dieses Gespräch, wo sie gesagt hat, dass sie mich liebt und ich das Gefühl hatte, okay, es ist bei mir auch so. Ich glaube, das war mehr Wunschdenken, zumindest von meiner Seite. Ich würde jetzt von mir sagen, und ich glaube, ich habe das auch vorher gesagt, nur in der Situation war ich so euphorisiert, dass ich das quasi über den Haufen geworfen habe. Ich habe auch vorher gesagt, dass ich mindestens ein paar Monate brauche, wenn nicht sogar vielleicht ein Jahr, um herauszufinden, ob ich wirklich jemanden wirklich liebe oder ob es nur Verliebtsein ist. Also das ist ja, es hört sich jetzt so an, als wäre das was Schlechteres als Liebe, aber es ist ja was ganz anderes einfach. Und diese Differenzierung zu machen, ist eben nicht immer so einfach. Das kann, bei anderen Leuten kann es anders sein. Es gibt ja auch Leute, die glauben an die Liebe auf den ersten Blick. Ich persönlich überhaupt nicht, aber ich glaube, Liebe ist für mich ein Gefühl, was sich ganz, ganz langsam über die Zeit aufbaut und das braucht mehr als nur 3 Monate oder so. Für mich spielt beim Thema Liebeskummer auch noch mit rein, die Angst davor, vielleicht nie wieder geliebt zu werden, dass man sowas nicht wieder erlebt. Ja, dass man sowas gar nicht mehr findet. Ja, weil ich meine, wie unwahrscheinlich ist es, Menschen kennenzulernen, die man liebt. Also es gibt so viele Menschen, es gibt so viele Wege, Menschen kennenzulernen, es gibt so viele vertane Chancen. Jeden Tag laufen wir Menschen nicht über den Weg, weil wir eine bestimmte Entscheidung treffen. Mhm. Wie unwahrscheinlich ist es überhaupt? Ich finde das gar nicht so utopisch zu sagen. Es ist gar nicht leicht, Menschen zu finden, die, wo sich beide gegenseitig lieben. Was muss das für ein Zufall sein? Mhm. Sich erst kennenzulernen und dann lieben sich auch noch beide. Also das kann ich jetzt so gar nicht teilen, weil das setzt ja voraus, dass Liebe total zufällig ist. Ich glaube aber, dass, wir haben ja vorhin auch über Liebe als Haltung gesprochen, dass wir oder zumindest ich viele Menschen potenziell lieben kann. Ich möchte jetzt keine Schätzung abgeben, aber vielleicht die Hälfte der Menschheit oder so. Wenn ich sie nur gut genug kenne, lange genug mit ihnen zu tun habe, ihre guten Seiten und ihre schlechten Seiten herausfinde. Ich glaube auch, das kann man als Haltung bezeichnen oder auch als erwachsen. Also Liebe kann ja auch erwachsen mit der Zeit, die man miteinander verbringt. Und das muss nicht immer romantische Liebe sein, das kann ja auch freundschaftliche Liebe sein, aber ich glaube, ganz viele Menschen haben das Potenzial, von mir geliebt zu werden. Und wem ich dann begegne im Endeffekt, das ist dann vom Zufall abhängig. Da spielt auch eine Traurigkeit darüber mit ein, dass Dinge sich dann so schnell ändern können. Mhm. Ja. Vielleicht auch Enttäuschung einfach. Enttäuschung auch, weil man das vielleicht auch nicht erwartet hat, ja, dass es so kommt. Also ich habe meine Ex-Partnerin genau einmal gesehen, letztes Jahr, so nach der Trennung, nachdem ich ausgezogen bin zumindest. Und das macht mich auch total traurig, ja, weil auch. Ich das nicht erwartet hätte von ihr, dass sie sich so zurückzieht. Und dass ich immer das Gefühl habe, es gibt unabhängig von der Liebe noch viel mehr Dinge, die wir teilen. Mhm. Aber dann zurückgemeldet zu bekommen, dass es scheinbar nicht wichtig ist. Ja. Da tue ich ihr aber echt Unrecht. Denn natürlich hat sie mir zurückgemeldet, dass sie das nicht möchte, aber ich war auch ein Arschloch zeitweise. Also nicht alles, was ich damals getan habe vor der Trennung und nach der Trennung, war so toll. Und natürlich, wenn man verlassen wird und der Partner mit der neuen Person zusammenzieht, nachdem man irgendwie 3 Jahre zusammen war, dann ist das nicht leicht, vor allem wenn man schon zusammen eine Zukunft geplant hat. Und ich kann ihr und möchte ihr da überhaupt keinen Vorwurf machen. Und das fühlt sich total falsch an, dass ich das damals so gesagt habe. Dieses, das hätte ich nicht erwartet von ihr. Natürlich habe ich das nicht erwartet, aber sie hat in dem Fall nichts falsch gemacht. Genau, das ist nämlich auch der Punkt, den ich gerade nochmal sagen wollte, ist, dass wir ja vorher, mein Ex-Partner und ich, wir haben so viel miteinander geteilt jeden Tag und davon waren sehr viele Sachen sehr gut. Und dass das dann auch für ihn anscheinend doch kein Bedürfnis mehr ist, diese Dinge weiterhin mit mir zu teilen. Und das klingt ein bisschen gemein, wenn ich sage, ich zweifle dann daran, was vorher war irgendwie. Aber ja, war es dann so wichtig, frage ich mich. Ja, also genau. Warum hat man dann so lange Zeit miteinander verbracht, wenn man das auch von heute auf morgen canceln kann? Vielleicht, weil man sich vorher so nah war, dass diese Trennung und dieser Schmerz im Gegenzug jetzt gerade so groß sind, dass man diese Dinge nicht mehr teilen kann. Vielleicht würde man sie gerne teilen, aber man kann es einfach nicht eine bestimmte Zeit lang. Aber es gibt ja auch noch eine schwächere Form davon, nämlich vielleicht symbiotische Beziehungen, wo man sich selber abhängig fühlt von der anderen Person. Ich glaube, in vielen, wenn nicht sogar allen romantischen, monogamen Zweierbeziehungen gibt es eine Form von Symbiose und Abhängigkeit, die da heißt, es gibt diese Tabus, da darfst du nicht drüber sprechen oder da sprechen wir nicht drüber. Wenn du es doch tust, dann gibt es Konsequenzen bis hin zur Trennung. Das ist ja auch eine Abhängigkeit. Also da tun wir wieder das, was wir am besten können, nämlich romantische Zweierbeziehungen alle über einen Kamm scheren und den Beteiligten daran jegliche Selbstbestimmung absprechen. Natürlich gibt es Beziehungen, die sehr symbiotisch sind und bei denen man die einzelnen Menschen gar nicht mehr kennt. Aber es gibt natürlich auch romantische Zweierbeziehungen, die monogam sind und sich bewusst dafür entschieden haben, bei denen es vielleicht keine Tabus gibt oder fast keine Tabus. Ich glaube, in jeder Beziehung gibt es Tabus. Fast keine Tabus gibt über die man spricht. Und auf der anderen Seite habe ich ja schon mal gesagt, dass die Essenz einer Beziehung ist, dass man einen Teil seiner Persönlichkeit und seines Wesens in die Beziehung verlagert. Und beide Extreme sind natürlich nicht gut. Wenn ich alles in diese Beziehung verlagere und quasi die komplette Symbiose eingehe, sodass ich selber gar nicht mehr erkennbar bin in dieser Beziehung, dann ist es natürlich nicht gut. Aber auf der anderen Seite diese Symbiose komplett abzulehnen und zu sagen, ich bin aber ein eigenständiger Mensch weiterhin und gehe trotzdem trotzdem eine Beziehung ein. Das funktioniert halt auch nicht. Denn eine Beziehung ist auch immer Abhängigkeit gegenseitig. Und ich glaube, das, was Jeannie und ich versucht haben, ist, diese Abhängigkeit einfach komplett auszuschalten. Und das funktioniert nicht. Und ich fühle mich auch geliebt, auch wenn Aufmerksamkeiten oder Dinge für mich getan werden. Also so unerwartet irgendwie. Mhm. Und da geht es mir nicht um Geschenke oder um, keine Ahnung, das ist für mich total irrelevant. Aber weiß ich nicht, wenn ich nach Hause komme und du hast mein Bett frisch bezogen zum Beispiel, das freut mich. Da fühle ich mich auch geliebt. Also solche, weiß nicht, so kleine Aufmerksamkeiten, Gesten irgendwie. Oder wenn ich sage, ich hole das Auto ab, damit du nicht um 8 aufstehen musst und noch 2 Stunden bei Marcel im Bett liegen kannst. Zum Beispiel, ja. Oh, das hat schon wehgetan zu der Zeit, als ich das gesagt habe. Also ich kann mich relativ gut an das Gefühl erinnern, als ich das in dem Podcast gesagt habe. Und das war eher so ein trotziges, so ein ich will aber, dass es so ist und dass ich dir zeige, dass ich dich liebe und dass ich das kann, dass ich das Auto abhole, wenn wir in Urlaub fahren. Wir haben einen Leihwagen gehabt, damit du noch 2 Stunden bei deinem anderen Partner im Bett liegen kannst. Aber eigentlich wäre es mir lieber gewesen, wenn ich diese 2 Stunden mit ihr verbracht hätte. Also ich glaube, da bringt es nichts, so trotzig zu sein wie ich damals, weil in was das resultiert hat, das wissen wir alle. Was, wenn eine Partnerin frisch verliebt ist? Ja, da ist es so, dass natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit gerade abgeht oder abgehen kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es nie so, dass es groß was verändert hat. Nee. Also an den Gefühlen zu dir? Nee, bei mir auch nicht. Also ich habe das Gefühl, ich habe dann einfach mehr Aufmerksamkeit, auch für dich. Ja. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht und es ist tatsächlich so, dass wenn ich in eine Person verliebt bin und eine andere Person liebe oder mit einer anderen Person in der Partnerschaft bin, dass ich dann grundsätzlich auch die Person, die ich schon liebe, mehr liebe oder auch mehr Zeit mit ihr verbringen will. Aber im Gegensatz dazu fällt es mir total schwer, das anderen Menschen zu glauben, dass es bei denen genauso ist. Vor allem, wenn die Signale, dass... Ja, wenn die Signale nicht dazu passen. Ich glaube, das war bei Jeannie und mir in der Beziehung ganz oft so, dass ich ihr gerne glauben wollte, dass sie, wenn sie in Marcel verliebt ist, auch mehr Zeit mit mir verbringen will. Aber das war einfach nicht der Fall. Allein schon aus logistischen Gründen, weil sie meistens Zeit mit entweder mir oder ihm verbracht hat. Und dadurch natürlich, sie hat natürlich auch nur 24 Stunden am Tag. Und deswegen wurde die Zeit, die ich mit ihr verbringe, natürlich weniger. Wir haben noch eine mega gute Ankündigung. Dann nach den beiden Liebesfolgen haben wir nämlich geplant, eine Folge zu toxischer Männlichkeit zu machen. Und ich freue mich schon mega auf die Folge, weil Marcel nämlich dann mit Flo zusammen im Podcast spricht. Und ich vielleicht auch. Aber mal schauen, wie wir das aufziehen. Oh krass, okay. Dann ist die nächste Folge die mit Marcel. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das handle. Ich muss da, glaube ich, mal reinhören, um zu wissen, ob und wie ich das überhaupt kommentieren kann. Denn Marcel ist ja so ein bisschen ein rotes Tuch für mich. Was gibt es für toxische Männlichkeitsstrukturen, auch in alternativen Beziehungsformen, also One-Penis-Policy und dem ganzen Gedöns. Also ich glaube, das wird eine sehr spannende Folge und ich freue mich total drauf, die demnächst aufzunehmen. Mhm. Ich freue mich auch richtig drauf. Ich freue mich ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf auf diese Folge und ich habe irgendwie eher ein beklemmendes Gefühl. Zu so Veranstaltungen, die wir besuchen oder die wir planen. Denn wir haben ja einiges geplant diesen Sommer. Stimmt, wenn nicht alles wegen Corona ausfällt. Ja, das ist gerade das Hauptproblem. Ja. Kann man uns vielleicht diesen Sommer auch als ein oder andere Mal live sehen mit Workshops und Vorträgen. Und vielleicht gibt es auch eine Live-Podcast-Aufnahme. Aber da sind wir gerade sehr aktiv in der Planung dran. Genau. Ja, all das ist 2020 ja nichts geworden, weil dann ja der Lockdown kam. Und wir alle Veranstaltungen im Prinzip absagen mussten, alle Festivals, die wir so angeschrieben hatten, alle Sachen, die wir geplant haben. Und letztendlich haben wir dann nur eine Sache gemacht, nämlich bei einem Workshop der LMU München, der Ludwig-Maximilian-Universität. Ich glaube, im Kurs Psychologie war das. Da sind wir als ReferentInnen aufgetreten. Das war allerdings dann erst im Herbst und zwar online. Und das war, glaube ich, 2 Wochen, nachdem Jeannie sich von mir getrennt hat. Und sie hat gemeint, sie kann das nicht und ich habe das dann im Prinzip allein gemacht. Also von den Veranstaltungen ist nicht so viel übrig geblieben. Das war's mit der Folge über Liebe. Ich finde eine sehr persönliche Folge. Also vieles von dem, was wir sagen, kann ich gar nicht mehr so richtig greifen. Anderes macht schon Sinn, aber es war einfach ein anderes Ich. Und die zweite Folge, also Liebe 2, ist aber auf jeden Fall hörenswerter als die erste. Ich bin gespannt, was noch so kommt, denn ich glaube, ab jetzt werden die Folgen mehr persönlicher. Nächste Woche dann erstmal noch ein konstruktiver Krawall und übernächste Woche dann die Folge über toxische Männlichkeit. Seid mal gespannt drauf, was ich da kommentieren werde. Stay tuned und bis dahin.